Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Me. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Baby, yeah, 'cause I don't care when I'm with my baby. Musik. Jetzt.

Mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. People call me rude. I wish we all were nude. I wish there were no black and white. I wish there were no rules. People call me rude. I wish we all were nude. I wish there was no black and white. I wish there were no rules. September, lying in my bed, I wait forever. It's never too late. party forever. It's never too late. Couple thousand miles is just a little space away. Hallo, hier sind Ansgar Borgmann und Insa Löll aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Wir laden Sie ein zum großen 80er-Tag bei Radio Kiepenkerl. Morgen am Samstag den ganzen Tag. Mit den besten Hits der 80er und tollen Erinnerungen an ein wunderbares Jahrzehnt. Für dich trag ich sogar ein Netzhemd. Ich zieh auch Tennissocken an. Du hörst Alpha Will und Nina. Fragst, ob ich Rollerskaten kann. Ich lese mit dir drei Fragezeichen. Ich schau mit dir Miami Vice. Hey, Sunny! Du stehst auf Shimmy und Knight Rider. Flutschfinger heißt dein Lieblingseis. Den Manta fahr ich nur für dich. Unter Western Stiefel an. Da musst du reinmachen, dann sitzen die besser. Oh, 80er Jahre, Baby. Was hat dein Friseur dir angetan? Oh, 80er Jahre, Baby. Dein Nietengürtel macht mich an. Der große 80er-Tag bei Radio Kiepenkerl. Morgen am Samstag, den ganzen Tag. Hallöchen, Silvi. Ich bin nicht Silvi. Und nimm den Arm von meiner Schulter. Besser und verwechselbar mit Mode von Hollard. Die neuen Kollektionen sind eingetroffen. Einfach mal reinschlüpfen. Dein Style, deine Mode. Hollard in Südlohn. 72, 74, hier, 79 Cent. Es sind aber 1,89. Ach so. Können Sie vielleicht einen 50er klein machen? Kennst du das? Zahlungen annehmen muss nicht kompliziert sein. Kartenzahlungen leicht gemacht mit SumUp. Jetzt bestellen auf sumup.de. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. I'm the one. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. For the lights, she sees the vision going, up line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips a Coca-Cola. She gets up the differences. That's what you're coming for. Wanna let you in. You talk your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, ain't it? Enough of the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for. But you don't wanna let you in. You talk your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, ain't it? Enough of the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Wir haben mehr. Noch mehr von der besten Musik. Jetzt. Try to 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Hier ist der Stefan. Also, ich habe hier ein Fachgeschäft für Druckerpatronen. Und Werbeprofi ist der Stefan auch. Stefan, erklär uns doch mal deine Strategie. Als Vater von 5 Kindern hatte ich die Idee. Lass doch die Kids die Werbung machen. Ja, und seitdem haben die hier in unserer Küche... Tada! Unser eigenes Callcenter. Und da sitzen die kleinen Racker jetzt. Hallo? Und rufen die Kunden an. Hier, hören Sie mal. Verzeihen Sie den Anruf mitten in der Nacht. Aber hätten Sie Interesse an Druckerpatronen? Nicht? Süß, nicht? Wenn's um Werbung geht, mach's lieber wie die echten Profis. Mit Radiowerbung und nicht mit deinem eigenen Callcenter. Denn wenn's im Radio läuft, dann läuft der Laden. Mehr auf radiobewegt.de. Welche Vorteile der Oronix-Händler in deiner Nähe hat? Na, er kennt dich. Ah, Nicole. Und sagt sowas wie... Hier, brauchtest du nicht sowas wie... Den unterbaufähigen Siemens Waschvollautomaten mit 15 Minuten Schnellprogramm. Nur 486,42. Euronics für dein bestes Zuhause der Welt. Oide, doide, doide, doi. Don't Der neue Song Why Don't You Love Me von Thor Rixon ist genau dein Ding? Dann lass dich inspirieren und finde Looks, die genau zu dir passen. Nur auf aboutyou.de.